Die Schamanin von Bad Dürrenberg ist aber nicht nur für Überraschungen gut. Sie hat sich auch als eine begnadete Seelengeleiterin erwiesen. Wir haben dieser Reise wichtige Erkenntnisse zu verdanken, die wir nun in aller Kürze auf ihre Relevanz für unser Heute befragen möchten. So erlebten wir eine untergegangene Welt, in der Frauen starke, ja epochale Positionen besaßen. Feste Geschlechterrollen waren kein Thema. Es war eine Welt, in der auch Menschen, die mit Besonderheiten lebten, die wir heute mit dem Etikett Handicap versehen würden, selbstverständlich ihren Platz fanden. Ohnehin spürten wir einem zutiefst sozialen Leben nach. Alles rund um das Grab von Bad Dürrenberg signalisiert Gemeinschaft. Die beiden Protagonisten, obwohl nicht Mutter und Kind, reisten zusammen in die andere Welt. Das Sharing and Caring beschränkte sich nicht auf Menschen, sondern umfasste Tiere wie Geister. Die Menschen verstanden sich als integraler Teil einer allbeseelten und allverbundenen Welt. Jede Handlung war in ein Netz gegenseitiger Abhängigkeit und damit auch Verantwortung eingewoben. Der Tod war nur einer der Wege, die Gestalt zu wechseln und zwischen den Sphären zu wandeln. Eingebunden in den Kreis des Lebens stellte sich keine Sinnfrage. Das alles sind auch charakteristische Merkmale der menschlichen Natur, die in den letzten Jahren von Primatologie, evolutionärer Anthropologie und Ethnographie rekonstruiert worden sind. Diese Wissenschaften stützen sich jedoch auf Analogieschlüsse, auf Beobachtungen und Experimente mit anderen Primaten und heute lebenden Menschen sowie auf Berichte über Jäger- und Sammlerpopulationen. Das projizierten sie auf unsere Vorfahren zurück. Gerade deshalb ist die archäologische Ermittlungsarbeit unverzichtbar. Nur sie kann wirkliche Beweisstücke aus unserer frühen Vergangenheit vorlegen. Und da ist das Doppelgrab von Bad Dürrenberg ein ebenso zentrales wie aussagekräftiges Zeugnis, das die Annahmen über die animistische und egalitäre, auf Gegenseitigkeit ausgerichtete Natur des Homo sapiens bestätigt. Das ist tatsächlich unsere Vergangenheit und keine Hypothese. Deshalb taugt Archäologie als Medium der Selbsterkenntnis. Die beschriebene Welt hat uns geformt. Unsere Psychologie ist als Anpassung an die prähistorischen Umwelten entstanden. Wir und die Welt, das waren zwei über Jahrhunderttausende hinweg vorzüglich ineinandergreifende Gegenstücke. Nun aber hat sich seither die Welt radikal verändert. Doch die alte Psychologie tragen wir alle noch in uns. Die kulturellen Innovationen schritten zu rasant voran, als dass sich die biologisch fundierten Bereiche unserer Mentalität anpassen konnten. Es gelingt den meisten von uns recht gut, in höchst artifiziellen und zunehmend digitalen Welten zu leben. Und wir fühlen uns durchaus wohl dabei. Wir sind eine flexible Spezies. Trotzdem gilt es zu realisieren, dass zwischen uns und unseren heutigen Lebenswelten eine Kluft entstanden ist. Uns ist das alte Gegenstück abhanden gekommen. Das sorgt für Entfremdungserfahrungen und stürzt uns in einem Maß in Schwierigkeiten, wie es noch nicht recht realisiert wurde.